Sowohl Pulitzer's World als auch Hearst's Journal und Adolf Ock's New York Times fanden in dem vierschrötigen intellektuellen Detective ihren Helden. Wenn Mord und Erpressung in der Luft liegen, posaunte die Times, wenn die Männer erblassen und die Frauen die heilige Mutter anrufen, blickt ganz Little Italy zu dem italienischen Detective, auf das er sie beschütze. Auch wenn die Presse mit den Italienern nicht warm wurde, Petrosino wollte man unbedingt gern haben. Der Detective ließ nicht locker. Ohne ein Italian Squad, so fürchtete er, würde der Bund noch mächtiger und grausamer. Er würde sich im Land ausbreiten und den Italienern jede Chance rauben, als Amerikaner anerkannt zu werden. Schon jetzt war der messerstechende Italiener eine Klischeefigur auf den Bühnen Chicagos und des Broadways. Solange die Black Hand die Schlagzeilen beherrschte, wäre der Italiener immer nur ein Fremder, ein Ungeheuer. Petrosino legte der Leitung von 300 Mulberry seine Argumente vor. Er versuchte ihnen die dringende Notwendigkeit drastischer Maßnahmen zur Zerschlagung dieser stetig wachsenden Gefahr zu verdeutlichen, berichtete ein Journalist. Ab und zu gewährte man ihm ein Gespräch. Dann wieder wurde er knapp abgewiesen, obgleich man auch ganz oben sehr wohl wusste, dass er ein erstklassiger Polizist und keineswegs ein Schwarzmaler war. Bei jeder Gelegenheit erzählte der Detective-Journalisten von seinen Sorgen hinsichtlich der Black Hand. Er gewann sogar einen mächtigen Verbündeten in Elliot Norton, dem Vorsitzenden der Gesellschaft zum Schutz italienischer Einwanderer, der McAdoo ebenfalls drängte, ein Italien-Squad zu genehmigen. Doch McAdoo weigerte sich erneut und der Detective verfiel in eine Depression. Er dachte an die Menschen, die er schützen wollte, fühlte sich verraten von den vielen hundert Opfern der Black Hand, die nicht gegen den Bund ausgesagt, sondern dessen Untaten finanziert und ihn gestärkt hatten. »Das Problem mit meinen Landsleuten«, sagte er einem Journalisten, »ist, dass sie furchtsam sind und keine Informationen über andere Italiener herausgeben. Würden sie eine Bürgerwehr gründen, die italienische Übeltäter der Polizei übergibt, wären sie so sicher wie alle anderen und würden für ihren Fleiß und Erfolg nicht damit bestraft, viel Geld an faule Nichtsnutze zahlen zu müssen.« Das war seine offizielle Haltung, stilles Bedauern.